kleinen Scheiße. Jetzt komm, Echo 28, ja. Stockbesoffen in der Innenstadt, Sternhagel voll und Pappe satt. Rumgekotzt auf dem U-Bahnhof, alle Spießer glotzen doof. Jetzt werd ich erstmal pissen gehen, am Mittwochstand der DKP. Aus meinem Maul hab ich das Ranzig, ich sauf Echo 28 und die anderen in deinen Socken und auch den Schweinepodcast voll in den Toppen, jawoll. Und los geht's, Mahlzeit, Leute. Bin ich blau, dann seh ich rot. In der Beatshow Hausverbot. Am Banker Schwein bettet um Geld. Mein Stiefel tritt ihm nicht gefällt. Kotzen, Rülpsen, stinken, schreien. So geil kann Paul Bauer sein. Aus meinem Mund, da riecht das ranzig. Ich sauf Echo 28 und die anderen bunten Socken. Und auch die linken Schweine zetten Fälle mit Trauben, yeah. Bären, nochmals Bären, werde ich zum Willentier. Gewalt, Gewalt, nackte Gewalt, was anders ist, wird umgeknallt. Im ganzen Scheiße, alles Mist, Töten raus, ich bin Sexist. Aus meinem Maul, da steckt das Ranzig, ich zum Echo. Und jetzt gehen die Linken von uns hoch an den Top, jawoll! Aus meinem Maul, da riecht es ranzig. Ich sauf Echo 28 und schon heiß. Los, gib mir ein E! E! Gib mir ein O! U! Echo! 20! 20! Ich sauf Echo 28 und schon da ist auch andere geile Socken und hau alle die anderen aus den Kräftigen mit Socken. Aus meinem Maul, da riecht das 20! Ich sauf Echo, Echo 28 und schon da ist auch die anderen geile Socken und hau den Los, come on.